Ich verzeih grad mich in den Ohren. Keiner da, der mich verstehen will. Überall ist das Totenstill. Die Angst in mir wird immer greller. Mein Herz schlägt immer schneller. Meine Bewegung total verkrampft. Vor Kälte zittert meine Hand. Und es treibt mich zu armen Umarmung eines Schlicks. Ein Freudensprung und er bricht mir los in das Genick. Ein Kuss ist erfüllt und allerletztes Muskel zucken. Und kein Schmerz dieser verschissenen Welt kann mich nur jucken. Meine Nerven spielen verrückt. Die Selbsterhaltung total geknickt. Ich vibriere an jedem Körperteil. Die Erlösung bringt nur mehr das Seil. Ich weiß weder ein noch aus. Deutlich höre ich den Applaus. Zittern vor Angst, halb erfroren. Warum bin ich nur auf dieser Welt geboren? Und es treibt mich zur warmen Umarmung eines Schritts. Ein Freudensprung und er bricht mir los in das Genick. Ein kurzes Erfüllen und allerletztes Muskelzucken. Und kein Schmerz dieser verschissenen Welt kann mich nur jucken. Jetzt genug. Ich schall das nicht mehr aus. Ich nehme Strich.